1. Dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Jeremiah über das Volk der Philister erhielt, bever der Pharah die Stadt Gaza angriff und unterwarf. 2. Der Herr kundigten, dies ausdem Norden wasamassen heranahen, die zu einem überflutenden Strom werden und so all das Land als auch die Stadt die Mitzentiren bewohnen mitreißen. Dies Word dazu führen, dass die Menschen laut aufschreien und Alleinwohner des Lands in Wehklagen ausbrechen. 3. Wegen des lauten Hufschlags der starken Förder und des Gitoses der Streitwagen verlieren die Watte jeglich Kraft, so dass sie sich in ihrer Verzweiflung nicht einmal mehr am ihr Kinder kommen können. 4. Der Tag der Vernichtung für ganz Philistar ist gekommen, und dem auch Tyrus und Sidon ihre letzten Helfer beraubt werden, da der Herr die Philister und den Rest der Kust von Kaftas erstoren will. 5. Über Gaza ist tief Trauer gekommen und Ashkelon wird vernichtet, überbliebenen Anakata, why lange wollte uk aus Verzweiflung noch selbst wunden zu fugen. 6. O Schwert des Herrn, why lange willst du noch rastlos sein? Sie dich in den Shades Jurak, beruhig dich und bleiber endlich still. 7. Doch why konnte es ruhen, wenn der Herr im einen Befehl erteilt hat, der sich gegen Ashkelon und die gesamte Meeresgast richtet.